Sie hören Popstop, das Musikradio. Gestern, am 1. Mai, ist in Toronto der Sänger und Songschreiber Gordon Lightfoot gestorben. Das ist uns eine Stunde Musik von und mit Gordon Lightfoot wert. Eine Stunde lang schöne Platten von ihm und Titel, die er geschrieben hat. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. The minstrel of the dawn is here to make you laugh and bend your ear. Up the steps you'll hear him climb, all full of thoughts, all full of rhyme. Listen to the pictures flow across the room into your mind. They go. Listen to the strings. They jangle and dangle while the old guitar rings. The minstrel of the dawn is he, not too wise but oh so free. He'll talk of life out on the street. He'll play it sad and say it sweet. Look into his shining face. Of loneliness you'll always find a trace. Just like me and you, he's trying to get into things more happy than blue. A minstrel of the changing tide, he'll ask for nothing but his pride. Just sit him down upon that chair, go fetch some wine and set it there. Listen to the pictures flow and follow the fingers where they go. Listen to the strings, they jangle and dangle while the old guitar rings. Minstrel of the dawn is near, just like a step and fetch it here. He's like an old-time troubadour, just wanting life and nothing more. Look into his shining eyes, and if you see a ghost, don't be surprised. Like me and you, he's trying to get into things more happy than blue. The minstrel boy will understand, he holds a promise in his hand. He talks of better days ahead, and by his words your fortune's read. Listen to the pictures flow across the room, into your mind they go. Listen to the strings, they jangle and dangle while the old guitar rings. Minstrel of the dawn is gone, I hope he'll call before too long. And if you meet him, you must be the victim of his minstrelsy. He'll sing for you a song, minstrel of the dawn. Viele Jahre hatte ich abends Fernsehsendungen oder hatte Hörfunksendungen. Gerade in Hörfunksendungen braucht man ja einen Opener. Und für diesen Opener habe ich dann gerade speziell abends gerne diesen Titel hier genommen. Der Minnesänger des Abends ist da. Heute ein bisschen früh, wenn ich rausschaue. Sonne scheint, es ist schönes Wetter. Und es ist eigentlich kein Wetter, um Radio zu hören oder drin zu sitzen. Aber wenn Sie trotzdem dabei sind, weil Sie sich für die Musik von Gordon Lightfoot interessieren, bin ich sehr dankbar, dass Sie mitmachen. Er hat eine ganze schöne Latte von vielen Songs geschrieben, die andere zu Hits gemacht haben. Oder aber er hat sie selber gesungen und machte sie dann zu erfolgreichen Aufnahmen. Gestern ist er also gestorben in Toronto in einem Krankenhaus und man konnte lesen, er sei friedlich eingeschlafen. Er wurde 84 Jahre alt. Hier habe ich einen wirklich schönen Titel von ihm, der gar nicht so in den Hitparaden war, aber den ich auch immer sehr, sehr schön fand, nämlich Summer Side of Life. Das ist schön, wenn man auf der Sonnenseite oder auf der Sommerseite des Lebens ist. Thank you. Das ist nur Erfolg, wenn du für etwas brennst im Leben, wenn du sagst, das will ich unbedingt werden. Und der 1938 geborene kleine Gordon Lightfoot, der brannte für Musik schon ganz, ganz jung, interessierte er sich für Tasteninstrumente, für Gitarren und für alles Mögliche, was mit Musik im Zusammenhang stehen würde. Aber bevor er als Solist erfolgreich wurde, da lag ein harter Weg Arbeit zu. Erstmal spielte er als Pianist und Arrangeur für Werbejingles. 1958, da war er dann schon 50 Jahre alt, wurde er Mitglied bei den Swinging Singing Eight. Und in einem Interview habe ich gelesen, das wäre eine sehr, sehr wichtige Zeit für ihn gewesen. Er hätte sehr viel über Gesang gelernt, über Zusammensingen von mehreren Personen und Songschreiben und so weiter. Und ab 1961 kam er dann und machte erste Soloplatten. Die waren kein Erfolg, aber schon früh begann er, beeinflusst von Tom Paxton und Bob Dylan, Songs zu schreiben, die dann durch die Kanadier Ian und Sylvia oder auch durch den Amerikaner Marty Robbins aufgenommen wurden. Einen ersten Erfolg als Songautor hatte er mit einem Stück, das hieß For Loving Me. Das kam von Peter, Paul and Mary. Aber hier habe ich noch so einen ganz frühen Song von ihm vorher. Den möchte ich mal vorspielen. Der heißt The First Time. the first time ever I saw your face. I thought the sun rose in your eyes, and the moon and stars were the gift you gave to the dark and the empty skies, my love. To the dark and the empty skies. The first time ever I kissed your mouth, I felt the earth turn in my hand, like the trembling heart of a captive bird that was there at my command, my love, that was there at my command. The first time ever I lay with you and felt your heart beat close to mine, I thought our joy would fill the earth and last till the end of time, my love, and last till the end of time. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, and the moon and stars were the gift you gave to the dark and the empty skies, my love. To the dark and the empty skies. Weiß gar nicht, wie viele Versionen es davon gibt. First Time Ever I Saw Your Face war dann mit Roberta Fleck ein weltweiter Erfolg. Und das war ein Vorläufer davon. Das war schon dieselbe Melodie und auch derselbe Text, aber noch fehlte das, was eben dann später zum Hit werden sollte. Früher Titel, den er gesungen hat. Und ein Beispiel dafür, dass er nicht nur eigene Lieder gesungen hat, sondern schöne Melodien, schöne Titel auch übernommen hat. Hier jetzt Peter, Paul and Mary. Mit dem ersten Titel, den jemand aufgenommen hat, von dem er dann sagte, das ist natürlich schon eine tolle Sache, wenn Peter, Paul and Mary ein Lied von mir singen, dann geht's bergauf. For Loving Me. That's what you get for loving me. That's what you get for loving me. Everything you had is gone, as you can see. That's what you get for loving me. I ain't the kind to hang around with any new love that I've found. Moving is my stock and trade, I'm moving on. I won't think of you. Shed a tear for me. I ain't the love you thought I'd be. I've got 100 more like you, so don't be blue. I'll have 1,000 for I'm through. Now there you go, you're crying again. Now there you go, you're crying again. get for loving me. That's what you get for loving me. Everything you had is gone, as you can see. That's what you get for loving me. Auch die drei hatten ja bekanntlich ein Gespür für feine, schöne Melodien und kein Wunder, dass sie das denn hier übernommen haben. Peter, Paul and Mary, im Januar 1965 ist das gewesen, da nahmen sie diesen Titel hier auf, For Loving Me. Einer seiner schönsten Aufnahmen war eigentlich kein großer hitbarer Erfolg für ihn, aber es war eine wunderschöne Aufnahme, die er erstmals aufgenommen hat, als erster, im November des Jahres 1964, aber sie wurde nicht veröffentlicht. Die ersten, die es dann veröffentlicht haben, waren im Mai 1965 Ian und Sylvia. Das war wieder dieses kanadische Duo, das auch sehr schöne Melodien und auch Folk gemacht hat. Dann kamen Peter, Paul und Mary, die es im August 1965 gemacht haben und auch schon zum Hit brachten. Judy Collins kam im November 1965 und das Kingston-Trio kam ebenfalls im November 1965. Und danach hat dann die Plattenfirma gesagt, ach, das ist ein schönes Stück. Anscheinend scheint das nur interessante Nummer zu sein, jetzt können wir sie auch veröffentlichen. Auch Plattenfirmen können sehr, sehr schön schlafen, ganz ohne Zweifel. Eine wunderbare Aufnahme, wo er immer sie auch singt, Early Morning Rain. Er war in Los Angeles und er saß dann schon mal am Flughafen und hat die Flugzeuge gesehen, dann wieder zurück, die zurückflogen in seine kanadische Heimat. Und also das ist, wenn man so will, ein autobiografischer Song von Gordon Lightfoot. Hier jetzt die erste Version, die veröffentlicht wurde, von Ian und Sylvia, The Early Morning Rain. Wenn er kommt, wenn er denn dann kommt. Er kommt nicht immer, aber da, was macht er jetzt? Ah, jetzt schlafe ich dann auf dem Ding ein. Nee, konnte nicht geladen werden, sagt er jetzt. Ja, das ist natürlich Pech, dann werde ich mich mal bemühen, ob er vielleicht auch noch geladen werden kann und spiele dann das, was danach kommen sollte. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn jetzt geht es schon zu dem ersten großen Hit, den er hatte. Und diese Aufnahme kam dann durch etliche Leute in die Charts und viele, viele haben den Titel auch nachgesungen. Es ist die Nummer If You Could Read My Mind. Und das ist ja schon sowas geworden wie ein Markenzeichen von Gordon Lightfoot. Und deshalb, man hat es weiß Gott wie oft gehört. Und es gibt eine schöne Version, die ich Ihnen vorspielen möchte. Das ist ein so wunderbarer Song. Der ist auf American 5, 100 Highways, das letzte Album, das Johnny Cash aufgenommen hat. Und Johnny Cash hat den Titel so gemacht, dass man könnte eigentlich in Tränen ausbrechen. So schön ist seine Version von If You Could Read My Mind. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains around my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as there a ghost that you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts would tell. Just like a paperback novel, the kind that drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me, but heroes often fail. you won't read that book again, because the ending's just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene. I'll bring in all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. But stories always end. If you read between the lines, you know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. Rick Rubin hat es produziert, Johnny Cash hat es gesungen auf seinem letzten Album American Five, 100 Highways. Eindringliche, schöne Version von If You Could Read My Mind. Ein Kollege von mir, der wie ich bei der Plattenindustrie begonnen hat, Kontakte zu knüpfen zu Künstlern, zu überhaupt zum Radio, zum Fernsehen und so weiter. Der schrieb hier mir eine Mail und sagte, er könne sich daran erinnern, am Anfang sei er ja jemand gewesen, der ist für die WEA, die Plattenfirma, bei der hier Gordon Lightfoot seine Platten veröffentlichte, unterwegs gewesen zu den Plattenläden, hat gesagt, kann ich Ihnen noch 5 davon geben oder wollen Sie 10 oder sowas. Und er sagte, es hätte immer wieder Hits gegeben zwischendurch, aber es hätte nur 2 Platten gegeben im Laufe dieser gesamten Zeit von der WEA, die wirklich immer wieder verkauft wurden und nicht nur Einzelstücke, sondern richtig kartonweise. Und das sei einmal gewesen Ralph McTell mit einer schönen Nummer, die er hatte, Streets of London. Und eben hier If You Could Read My Mind mit Gordon Lightfoot im Jahre 1970. Das war eine schöne Zeit für Country Music, für Folk Music, für diese Art getragene Musik mit schönen Texten. So, jetzt versuche ich nochmal, ob ich Ian und Sylvia abspielen kann. Wenn ja, ist es in Ordnung. Wenn nein, spiele ich die Version von Peter, Paul und Mary. Ian und Sylvia, ihr habt jetzt nochmal eine Chance. Und in the early morning rain, with a dollar in my hand, with an aching in my heart, and my pockets full of sand, I'm a long ways from home, and I miss my darling soul. early morning rain. We've no place to go. Out on runway number 9, big 707 set to go. But I'm stuck here on the grass, where the cold wind. Liquor tasted good, and the women all were fast. There she goes, my friend. Oh, she's rolling now at last. Hear the mighty engine roar, see the silver wing on high. Westward bound, high above the cloud she'll fly, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying on my home in about 3 hours' time. Here on the ground, cold and drunk as I can be. You can jump a jet plane like you can a freight train, so I'd best be on my way. Jet plane, like you can a freight train, so I'd best be on my way. Viele in der Bundesrepublik kennen diesen Titel eigentlich nur als Instrumentalversion von der Gruppe Spotniks. Sie erinnern sich, das war im Herbst des Jahres 1972 ein großer Erfolg hier in der deutschen Single-Hit-Parade für die Spotniks. Die ARD hatte in ihrer Berichterstattung zur Olympiade hatte die gesagt, wir machen einen Wettbewerb, gesucht wird die schönste Teilnehmerin der Spiele. Gezeigt wurden in der Tat etliche ausgesprochen hübsche Sportlerinnen, die untermalt wurden die Bilder mit dieser Nummer If You Could Read My Mind von den Spotniks. So, und jetzt kam also der Moment, dass man gesagt hat, so, das ist doch ein Riesenhammer gewesen, dieser Beitrag, und das ist so erfolgreich geworden, dieses Ding, da müssen wir doch jetzt mal sehen, dass wir das in die Hitparaden kriegen. Und in der Tat, Plattenfirma hat sofort das Ding veröffentlicht, rausgeschmissen und hat gesagt, so, das muss doch jetzt was werden. Das kann doch nur ein Knüller werden für die Spotniks. Aber dann kam ja der Anschlag auf das olympische Dorf, Sie erinnern sich, und zack, mussten die Beiträge eingestellt werden. Das ging nicht mehr, das konnte man jetzt nicht mehr machen. Trotzdem sind in den nächsten Tagen nach dieser Gesamtveranstaltung sind viele Menschen in die Plattenläden gelaufen und haben gesagt, was ist das für eine wunderbare Melodie und welch wunderbarer Titel ist das? Von wem ist der? Da haben gesagt, Spotniks mit If You Could Read My Mind. Musik. Ja, ich glaube, für die Sputniks war das hier in Deutschland der größte Erfolg, den sie überhaupt hatten. Und natürlich hat sich auch Gordon Lightfoot darüber gefreut, denn er hat es geschrieben, Tantiemen gingen an ihn. Sie hören Pops ab, das Musikradio, mit einer Sondersendung zum Tod von Gordon Lightfoot. Und deshalb eine Stunde lang Musik im Zusammenhang mit Gordon Lightfoot, deshalb hier die Sputniks mit ihrer Version von If You Could Read My Mind. Und manchmal wird er auch reduziert eben auf diesen einen Song If You Could Read My Mind, aber das ist natürlich falsch. 1974 hatte er einen wunderschönen Hit und der wurde Nummer 1 in den USA und er hieß Sundown. When it's midnight on the meadow and the cats are in the shed, and the river tells a story at the window by my bed, if you listen very closely, be as quiet as you can. In the yard you'll hear him, it is the pony man. We're always there to greet him when he tumbles into town. He leads a string of ponies, some are white and some are brown. And they never seem to kick or bite, they only want to play. And they live on candy apples instead of oats and hay. And when we are assembled, he gives a soft command. And we climb aboard our ponies as in a row they stand. Then down the road we gallop and across the fields we fly. And soon we all go sailing off into the midnight sky. And as we gaily rock along beside a rippling sea, there's Tom and Dick and Sally and Mary Jo and me. And the pony man is leading, 'cause he's traveled here before. And he gives a hoop and a holler at Mr. Moon's front door. And then we stop to rest a while where the Soda River glides. Up to the slip comes a pirate ship to take us for a ride. And the pony man's the captain and the children are the crew. And we go in search of treasure and laugh the whole night through. And when the hold is filled with gold and the sails begin to strain, and the decks pile high with apple pie, we head for port again. Then down the whirling staircase, so swift our ponies fly. And we're safely in our beds again when the sunbeams kiss the sky. When it's midnight on the meadow and the cats are in the shed, and the river tells a story at the window by my bed, if you listen very closely, be as quiet as you can. In the yard you'll hear him, it is the Pony Man. Da hat sich der Pony Man noch nach vorne gedrängelt. Die schöne Mundharmonika spielte übrigens John Sebastian von der Formation Lovin' Spoonful. Jetzt also Sundown, Nummer 1, 1974. Ebenfalls 1974, sehr erfolgreich, Top-10-Hit in den USA, Carefree Highway. Und dann kommt eine Nummer aus dem Jahre 1975 noch und die drei hintereinander, sonst komme ich ja gar nicht dazu, alle Titel zu spielen, die ich machen wollte von ihm. Da kommt Rainy Day People aus dem Jahre 1975. Also, los jetzt mal. Sundown, endlich. I can see her lying back in her satin dress in a room where you do better take care if I find you've been creeping round my back stairs. She's been looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Picture every move that a man could make. Getting lost in her loving is your first mistake. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. If I recall her face, she left me not knowing what to do. Carefree highway, let me slip away on you. Carefree highway, you've seen better days. The morning after blues, from my head down to my shoes. Carefree highway, let me slip away. Slip away on you. Turning back the pages to the times I love best, I wonder if she'll ever do the same. Now the thing that I call living is just being satisfied with knowing I got no one left to blame. Carefree highway, I got to see you, my old flame. Carefree highway, you've seen better days. The morning after blues, from my head down to my shoes. Carefree highway, let me slip away on you. Searching through the fragments of my dream-shattered sleep, I wonder if the years have closed your mind. I guess it must be wanderlust or trying to get free from the good old faithful feeling we once knew. Carefree highway, let me slip away on you. Carefree highway, you've seen the better days, the morning after blues, from my head down to my shoes. Carefree highway, let me slip away on you. Let me slip away on you. Carefree highway, I got to see you, my old friend. Carefree highway, you've seen better days, the morning after blue, from my head down to my shoes. Carefree highway, let me slip away on you. Seem to know when it's time to call. Rainy day people don't talk, they just listen till they've heard it all. Rainy day lovers don't lie when they tell you they've been down like you. Rainy day get lonely, all you really need is that rainy day love. Rainy day people all know there's no sorrow they can rise above. Rainy day lovers don't love any others, that would not be kind. Rainy day who land in the gutter sometime need one too. Take it or leave it, or try to believe it if you've been down too long. Rainy day lovers don't hide love inside, they just pass it on. Rainy day lovers don't hide love inside, just pass it on. So, das waren mal die drei großen Hits von ihm hier hintereinander. Und jetzt fehlt noch einer. Der größte der großen Seen, der obere See, der ist so groß wie Österreich und gilt als der größte Süßwassersee, den es überhaupt gibt weltweit. Habe ich irgendwo gelesen, steht da. Ich hoffe, das stimmt auch. Und in diesem See ist ein Schiff versunken. Und dieses Schiff hieß Edmund Fitzgerald. Und darüber sang dann Gordon Lightfoot im Jahre 1976 und hatte damit einen Platz 2 in der amerikanischen Single-Hitparade. Ungewöhnlich lang für eine Single. Und ich habe auch hier die Original-Single von damals noch da und kann die spielen. Und die klingt dann so. The Wreck of the Edmund Fitzgerald. Thank you. The legend lives on from the Chippewa on down of the big lake they call Gitche-Gumee. The lake, it is said, never gives up her dead when the skies of November turn gloomy. With a load of iron ore, 26,000 tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty. That good ship and true was a bone to be chewed when the gales of November came early. The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin. As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned. Concluding some terms with a couple of steel firms when they left fully loaded for Cleveland. Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feeling? The wind and the wires made a tattletale sound, and the wave broke over the railing. And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealing. The dawn came late and the breakfast had to wait when the gales of November came slashing. When afternoon came, it was freezing rain in the face of a hurricane west wind. When supper time came, the old cook came on deck saying, "Fellas, it's too rough to feed you." At 7 p.m. a main hatchway gave in. He said, "Fellas, it's been good to know you." The captain wired in, he had water coming in, and the good ship and crew was in peril. And later that night, when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald. Does anyone know where the love of God goes when the waves turn the minutes to hours? The searchers all say they'd have made Whitefish Bay if they'd put 15 more miles behind her. They might have split up or they might have capsized. They may have broke deep and took water. And all that remains is the faces and the names of the wives and the sons and the daughters. Lake Huron rolls, Superior sings in the rooms of her ice water mansion. Old Michigan steams like a young man's dreams. The islands and bays are for sportsmen. And farther below, Lake Ontario takes in what Lake Erie can send her. The iron boats go, as the mariners all know, with the gales of November remembered. Detroit they prayed in the Maritime Sailors' Cathedral. The church bell chimed till it rang 29 times for each man on the Edmund Fitzgerald. And the legend lives on from the Chippewa on down of the big lake they call Gitche-Gumee. Superior, they said, never gives up for dead when the gales of November come early. Ein toller Geschichtenerzähler hier über diese versunkene Schiff Edmund Fitzgerald oder auch über 7 Minuten lang die Canadian Railroad Trilogy. Auch eine schöne Sache. Er kann eben einfach oder konnte, muss man jetzt inzwischen sagen, konnte einfach wunderbare Geschichten erzählen. Und auf einer Platte, frühen Platte von ihm war eine Nummer, die mochte ich immer sehr gerne, weil ich dachte, ach guck mal, vielleicht wird es so irgendwann mal kommen. Die hieß Old Dance Records. Da gehen welche hin, also die sich abends treffen und setzen sich zusammen und spielen sich gegenseitig ihre alten Platten vor. Ja, das ist eine ganz schöne Sache. Und das, dann fällt einem die Geschichte so ein. Und danach, ach, da war doch noch das. Und auf dem Album musste noch das sein. Wenn ich mir also vorstelle, wie die Jugendlichen von heute so in 50 Jahren da sitzen und sagen, ach komm, hier habe ich noch den Chip von damals. Schade, dass wir kein Gerät mehr haben, auf dem man den abspielen kann. Oder so ähnlich. Das wird hart werden für die. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum plötzlich Vinyl wieder so gefragt ist. Da gibt es wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren Abspielgeräte, die das können. Wunderbare Aufnahme. Old Dance Records. Das spiele ich Ihnen jetzt noch vor. Und dann war es das schon hier zum Todestag oder zum Tod, muss man sagen, von Gordon Lightfoot, der gestern starb. 84, ja, was soll man da sagen? Es ist nicht viel, aber ist im Gegensatz zu manchen, der hier in der letzten Zeit gestorben ist, ist es dann doch wieder viel. 2003 hat man ihn ausgezeichnet mit Companion of the Order of Canada. Und bei der Gelegenheit wurde allerdings schon gesagt, er sei schwer krank gewesen, hätte Schwierigkeiten mit Problemen und Probleme mit Alkohol gehabt und müsste sich einer Unterleibsoperation unterziehen. 2005 war dann aber genesen, veröffentlichte ein neues Album. Das letzte Album von ihm erschien wirklich im Jahre 2020 und hieß Solo. Habe ich mir auch heute mal reingehört, muss sagen, auch noch ein schönes Album. Aber 60 Minuten sind 60 Minuten. Zum Schluss hier Old Dance Records. Das war's. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg. Get out old dance records. Get out old dance records. We will dance the whole night long. It's fun to play the old time songs. If old Dan could see us now, I know he'd be so proud. Bring out old dance records. Bring out old dance records. I remember my Aunt Dee. She danced with Dan till if old Dan could see her now, I know he'd shout out loud. Dig out old Dan's records. Bring out old Dan's records. We're all here, we've all got dates. We'll dance all night to the 78s. If old Dan could see us now, I know he'd be so proud. If old Dan was with us still, I know he'd come around. Get out old Dan's records. Dig out old Dan's records. Back to 1935, the foxtrot, jitterbug and jive, the pole dance can see us now. I know you'd be so proud. Get out old dance records. Bring out old dance records. High above the fireplace, there's a smile on old dance face. If old Dan could see us now, I know he'd be so proud.